Aus dem Feuerwehrhaus gegenüber dem dicken Turm, der eine Kirche darstellte, quoll eine Schar von Mädchen hervor, die mich verfolgten und schließlich stellten. Sie zeigten ihre Zahnspangen her und wollten wissen, wer der Fremde sei, was er täte und warum. Ich sagte es ihnen. Sie sagten, sie feierten heute ihre Jugendweihe und sie hofften auf eine lange Nacht. Ich wünschte sie ihnen.